Dialog 2. Entschuldigen Sie, wie lange dauert die Rundfahrt? Wenn Sie nicht aussteigen, dauert sie 2 Stunden. Wie viel kostet das 2-Tage-Ticket für Kinder? Wenn Sie unter 12 sind, zahlen Sie 6 Euro. Kann man die Tickets hier kaufen? Nein, Sie zahlen im Bus.